Du bist so schön, schön. Du hast die Macht, Macht, die alle Männer nach dir süchtig macht. Ein Augenzwinkern, Zwinkern, und nicht viel mehr, mehr. Mach's noch einmal, denn ich kann nicht mehr, kann nicht mehr. Ich halt dich fest, fest. Du siehst mich an, an. Wir gehen miteinander Arm in Arm, Arm in Arm. Und die Moral, Moral von der Geschichte ist, manche können's nicht, können's nicht. Wir schlafen heute miteinander ein, einander ein. Ich will mit dir für immer glücklich sein, glücklich sein. Wir geben immer aufeinander an, einander an. Und hoffen, etwas bringt uns durch die Nacht. Wir stehen still, still und hoffen nicht mehr. Wir lieben uns im grellen Sonnenlicht. Wir stehen vorm Spiegel, Spiegel und haben nichts an, an. Wir tanzen miteinander Arm in Arm. Du riechst so gut, gut und deine Lippen, Lippen. Ich will dich heute Nacht im Zuflucht bitten. Ein Augenzwinkern, Zwinkern und nicht viel mehr. Mach's noch einmal, denn ich kann nicht mehr. Schau nicht mehr. Wir schlafen heute miteinander ein. Ich will mit dir für immer glücklich sein. Wir geben immer aufeinander an. Und hoffen, etwas bringt uns durch die miteinander ein. Ich will mit dir für immer glücklich sein. Wir geben immer aufeinander an. Und hoffen, etwas bringt uns durch die Nacht. Wir schlafen heute miteinander ein. Ich will mit dir für immer glücklich sein.